Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hallo Mädels! Hallo Jungs! Habt ihr da noch Töne? Was? Hier sind doch jede Menge! Heute mit Charlie 2000! Hallo Nachtschwärmer, wie geht's heute? Alles klar? Nachtschwärmer Spezial hier. Einige neue Platten habe ich dabei. Have you ever tried to change a female's mind? You gave it your best and dropped all your lines. It's not enough. She's still on a rampage. You say, girl, all of this is insane. Sit down, don't you even want to talk about it? She says, no, my heart is too crowded. I felt pain, so now I know I gotta go. You must think that love is a game show. I'm not a clown, see you're messing around. This ain't a smile, it's a frown. Times are getting hard, so get smart. You played the game of life, now that's twice. You're not getting a third, and that's word. You know what I mean? I know you heard. This is mine, and so is that. The rest of the stuff, yo, I'll be back. Take shortcuts, but if you fail, then don't give up. Don't go, noch ist die eigentlich gar nicht, die ist nur frisch abgemischt, auf Techno gemacht. Don't go von Yazoo einmal. Sound total. Das stimmt. Du mich, SOS, ich liebe dich, immer du, ich und du. Can't touch this. Hier ist der Aufsteiger der Woche, der jetzt kommt. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare hare hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Do the right thing with your hands, lay down on the pleasing sands, whatever else your faith demands. Hare hare hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Ram. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, we say Radhe Shyam. In the desert, Jashmir, people Kankan in their hair, at the westerners they stare. Hare, Hare, Hare. In a tealock on your brow, like a lotus flower, it's time to check your karma now. Hare, Hare, Hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Love you, Bowntown, Mr. Boy George. Der ist nämlich neulich in Hare Krishna Tempel eingetreten und hat gleich die richtige Musik dazu gemacht. Richtiger Ober, muss ich am Samstag dreimal spielen. 23.11 Grad durch. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000, and right on there! Wow! So, wo ist Charlie 2000 am Wochenende? Na, da, stopp, erstmal schönen Dank fürs vergangene Wochenende. Da war ich also in Unshorst, Schüttern und Greffern. Am Freitag in Schüttern die Tutti Frutti, weil die wieder super stark, die Tutti Frutti Show. Am kommenden Samstag, den 20. Juli, ist Charlie 2000 in Freistädt, Rheinau-Freistädt, im Festzelt wieder. Und das ist ganz einfach zu erreichen, wer es nicht weiß, wo es ist. A5, Ahorn raus, dann Richtung Frankreich. Und kurz vor der Grenze an der Kreuzung steht auch schon das Festzelt. On the road again. Eine Woche später, am 27. ist dran Fautenbach, Ahan Fautenbach, die Reithalle. We're gonna get on down and hear the sound. Und dann jetzt schon vormerken, 10. August. Also jetzt sind wir noch beim Juli, aber 10. August, jetzt noch schon vormerken. Manta Party in Altenheim. Im riesengroßen Festzelt. Wir sehen die heißesten Mantas. Wir suchen die tollsten Manta-Tussis. Und die besten Manta-Fahrer. Das gibt einen Spaß. Denn erster Preis, 1000 Mike. Altenheim bei Offenburg. We've Johnny 2000 on the road, on the road again. Hey, we've Johnny 2000 on the road again. We've Johnny 2000, yeah, yeah, yeah. Wow, we've Johnny 2000 on the road. We're Johnny 2000, yeah. It's Johnny 2000, yeah. It's Johnny 2000. So, alles klar? It's Johnny 2000. Es wird gleich 23.15 Uhr. Jetzt geht's gleich los, wir haben das Gewinnspiel. Welcome! I'm the god of hellfire, and I bring you... More music, more music, more music. Let's kick it! Und 10 Mark! 10 Mark sind sie gewinnen. Jetzt kriegt sie wieder einen Mix. Oh, wie ich höre, ist der schon ein bisschen älter. Und zwar... 8 Titel stelle ich vor. 5 müssen erraten werden. 5 Interpreten möchte ich wissen. Ich überlege mal gerade, ob ich die Platte nicht runternehme. Die ist schon zu arg gestresst. Nee, ich suche nicht raus. Kann ich euch nicht zumuten. Geil. gain so that the volume indicator reads 0 dB. I've got no option but to sell you all for scientific experiments. Ganz liebe Grüße alle, die Ferien haben und auch die bei uns zu Ferien zu Gast sind hier in unserem Sendebereich. Und sagt uns Hallo Nachtschwärmer. Und da rufen natürlich jede Menge Nachtschwärmer an, die gegrüßt werden wollen. Stellvertretend nämlich ein paar. Jasmin, Mike, Nadine, Sascha und Christian aus Mörsch. Die sind gerade in der Malbergstraße. Ganz abgemischt, Happy Children. So, jetzt geht's aber los mit dem Gewinnspiel. Die 10 Mark brennen mir in der Hand hier, die muss ich loswerden. So, und das ist jetzt ein bisschen anders. Ich stelle einen Mix vor mit drei Titeln. Nämlich dir, was die Interpreten wissen, bitte. For the world, the homeboys, the fly girls, let us go berserk, y'all. Einiges reingesäppelt, aber wenn ich schon, also drei Stück möchte ich jetzt wissen. Drei Interpreten! 07221 700 und dreimal die 7, das ist die heiße Nummer für Nachtschwärmer. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? Hello. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Ruben! Noch heute, wir verbäumen beide zu viel Zeit. Ruf an. Color me your color, baby. Come. Alles klar, meine Leitungen glühen schon hier. Myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself. Im Hintergrund läuft Nick Kemen, Promise Myself. Jetzt habe ich erstmal den Matthias aus Rastatt, 20 Jahre. Hallo? Ja, Matthias, ich grüße dich. Ja. So, was hast du alles hier gehört? Madonna. Madonna war das erste, ja? Marilyn Monroe. Auch, das war ziemlich zuletzt. Ja, Yazoo. Yazoo, genau. Und Paul Hardcastle. Genau, super. Bravo, schon wieder 10 Mark weg. Bleib dran. So, alle anderen legen auf, wir bringen noch ein Gewinnspiel nachher. Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Hier beim großen Privaten. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Hinreißend. Grandios, superb, überwältigend, fulminant, epochal. Einfach sagen. Hey, are you ready for disco sound? .34 ist gerade ganz neu heiß, die ist noch warm vom Pressen. Und jetzt geht's weiter mit dem Gewinnspiel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. 3 Interpreten sind zu erraten. Das wird ein Mix hier. Jetzt müssen drei Interpreten schon erraten worden sein, oder? Wie sehe ich das? Hey, Nachtschwärmer! Wie sieht das aus? Genau! Und hier ist die heiße Telefonnummer. Für den heißen Gewinn. 07-221 für Barman. Und dann die 700. Schönste, was wir so tun können, ist. Und dreimal die 7. Hier ist das super Gewinnspiel. Ruf an, Mann! So, meine Kandidaten legen dann die schon drinnen Leitungen. Jetzt habe ich erstmal den Christian aus Gernsbach. 27 Jahre? Ja, hallo. Christian, hast du Urlaub? Ja, ich habe Urlaub. Und auch einen Nachtschwärmer? Ja, ist ziemlich. Ah, oh, aber er ist heute kein Nachtschwärmer. Ja, bei dem Wetter. Weil das ist so allem nah. Und wer kein Nachtschwärmer ist, ist nicht in. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich ganz Ohr, Christian. Ja, das erste war Madonna. Genau. Dann Tina Charles. Genau, I Love to Love. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Tja, was machen wir da? Passen wir? Ja, passen wir. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Dann habe ich den nächsten Kandidaten. Das ist der Günther aus Freudenstadt, 21 Jahre. Ja, hier ist Günther Schmidt. Hallo Günther, ich grüße dich. Also das erste war ja klar Madonna. Ja. Und tippe ich noch zweite Tracy Chapman. Nein. Was nicht? Da war was anderes dabei. Tschüss. So, Radiofüchse, hier geht's weiter. Hier ist der Holger aus Plankstadt, 15 Jahre. Hallo. Holger, was hast du noch gehört, was noch dabei war? Prince, meine ich, wäre noch dabei gewesen. Nein. Tut mir leid, tschüss. Ganz bekannte Gruppe war noch dabei. Damals bekannte, jetzt nicht mehr so. Haben sich zwischenzeitlich von dem Leadsänger getrennt. Weiter geht's mit dem André aus Rheinhausen. André, was hast du gehört? Ja, hallo, sei mal gegrüßt. Ja? Ich habe gar nichts gehört, also es waren nur zwei Titel dabei. Da war noch was reingemixt, und zwar instrumental. Soll ich dir sagen? Ich habe nichts gehört, es war nur Madonna und Tina Charles. Da war noch Hot Chocolate drin. Hot Chocolate war noch drin. 100%ig. Soll ich es nochmal laufen lassen? Glaub mir, das ist echt. Hot Chocolate war noch drin. Okay. Alles klar. Tschüss. So, jetzt gehen die 10 Mark an mich. So, alles auflegen. Vielleicht probieren wir noch eins zu machen. Jeden Dienstag und Mittwoch. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Und morgen Abend habe ich den Rockset-Mix dabei. Der geht 9 Minuten. Den bringe ich morgen, ohne da rein gequatscht zu haben. Also morgen Abend ab 23 Uhr bringe ich den irgendwann. Den Rockset-Mix. Da ist alles drauf. The best of Rockset. I say you wanna- die Zeit vergeht. Zwischenzeitlich wird es gleich wieder 23:46. Ladies with an attitude. Not this record! Fellas that were in the mood. Not this record! Don't just stand there. Not this record! Why don't you move, damn it? Das war wieder eine tolle Automatik hier. Okay. Gin Gin Tutti Frutti. Ich darf nochmal dran erinnern. 10. August, großes Manta-Treffen in Altenheim bei Offenburg. Und da sind nicht nur Mantas zu sehen, auch andere Marken natürlich. Weil das können sich die Golfer nicht bieten lassen, dass hier mal tolle Mantas dastehen, oder? Also, Stichwort. Ein Mann kommt in die Kneipe und sagt, hey, ich kenne einen neuen Manta-Witz. Nur einer am Dresen, easy Kumpel, ich fahre einen Manta, hey. Okay, dann zähle ich hier eben ganz langsam. Ein Kumpel, sein Freund, der wird Manta. Wieso hast du deinen Manta auf der einen Seite affenrot lackiert und auf der anderen Seite gelb, Manni? Wie kommt das? Damit sich die Zeugen nachher widersprechen. Also nochmals schönen Dank fürs vergangene Wochenende. Das war Donnerstag Unzhost, Freitag Schüttern, Samstag Greffern. Kommenden Samstag ist Charlie 2000 in Freistädt, Rheinau-Freistädt, genau gesagt. Das ist an der B36, Höhe Aachen. Am besten Autobahn A5 Aachen raus, Richtung Frankreich. Der Tag geht er den Weg. Sein Zuhause ist die Diskothek. Wo er die neuesten Platten spielt, liest er traurig und allein. Denn ein jeder will bei ihm sein, wenn er an seinem Mischpult steht. Der Disco Charlie. Disco. Harry Candy Superdisco in Kehl, Sundheim. im Industriegebiet. Donnerstag wieder Stereo trinken. Jedes Getränk doppelt. Natürlich eins nur bezahlen, klar. Freitag Eintritt frei und Samstag Party Night bis Sonntag morgens 5 Uhr. Und samstags nur 6 Mark Eintritt. Und das ist eine tolle Dekoration, da fühlt ihr euch wie im Urlaub. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Jetzt gibt's eine Neuvorstellung, die neue Milli Vanilli. One, two, three, four. Let's do it. Do you have time for a pleasant experience? Nice and easy, die ganz neue Milli Vanilli. Naja, ob es ein Hit wird, werden wir noch abwarten. Aber ich habe noch 10 Mark hier. Was machen wir mit denen? Die müssen wir noch unter die Leute kriegen, ja? Da meine Zeit nicht ganz rein, haben nur eine einzige Frage, okay? Aufgepasst. Jetzt kommt ein Zitat. Ich möchte wissen, aus welchem Bühnenstück ist das, ja? Ganz kurz, macht auf was gefasst. Achtung! Sag deinem Hauptmann, vor ihrer kaiserlichen Majestät hab ich... wie immer schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Ladies and gentlemen, the show is about to was? Von welchem Bühnenstück ist dieses Zitat? Das möchte ich wissen. 10 Mark. Gewinnspiel. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? Hello. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. August aus Oberkirch habe ich dran. Nee, ich habe noch nicht dran. Aber jetzt August. Ja, ja. Ja. Guten Abend, Charlie. War schwierig, wie? Nee, ganz leicht. Sag mir's. Götz von Berlichingen. Genau. Das bringt dir 10 Mark ein, August. Das war's dann wieder nach Schöner Spezial mit Charlie Svethausen und beim großen Privaten heute am Dienstag, den 16. Juli. Morgen Abend hören und sehen wir uns wieder. Ne, hören zumindest. Das ist die Hand, servus. Macht's gut, tschüss. Ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Es ist Schleimzeit. Jetzt hör zu, es gibt eine Prophezeiung. Ich werde zurückkehren. Schon wann bis dann? Macht's gut, Leute! Tschüss! Also ganz genau 0 Uhr, RPR und Radio Victoria mit der aktuellen Verkehrslage. A8, Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Karlsbad und Pforzheim-West Bergungsarbeiten 5 Kilometer Stau. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, keine brennenden Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen. Allen unterwegs eine gute Fahrt.